Fünftes Kapitel. Der Tod des Blinden. Meine Neugierde muss wohl stärker gewesen sein als meine Furcht, denn ich konnte nicht bleiben, wo ich war, sondern kroch wieder die Böschung hinauf, wo ich meinen Kopf hinter einem Busch Heidekraut verbarg. Von dort aus konnte ich die Landstraße vor unserem Hause übersehen. Kaum lag ich in diesem Versteck, da begannen auch meine Feinde schon sichtbar zu werden. Es waren 7 oder 8 Männer, sie liefen schnell, ihre Schritte klangen laut auf der Landstraße, und der Mann mit der Laterne war den anderen um ein Stückchen voraus. 3 von ihnen liefen mit angefassten Händen, und ich konnte trotz des Nebels sehen, dass der Mann in der Mitte der blinde Bettler war. Im nächsten Augenblick gab seine Stimme mir die Gewissheit, dass meine Vermutung richtig gewesen war, denn er schrie: »Schlag die Tür ein!« »Jawohl, Herr«, antworteten 2 oder 3 Stimmen, und die ganze Bande stürmte auf den Admiral Benbow los, der Laternenträger kam zuletzt. Dann konnte ich sehen, wie sie stillstanden, und hörte sie leise sprechen, wie wenn sie überrascht wären, dass sie die Tür offen fanden. Aber die Pause war nur kurz, denn der Blinde gab sofort neue Befehle aus. Seine Stimme klang lauter und heller, wie wenn er eifrig und wütend wäre. »Hinein, hinein, hinein«, brüllte er und fluchte über ihre Langsamkeit. 4 oder 5 von den Männern gehorchten ihm sofort, 2 blieben bei dem schrecklichen Bettler auf der Straße. Es folgte eine Pause, dann hörte ich einen Ausruf der Überraschung, und dann brüllte eine Stimme aus dem Haus heraus: »Bill ist tot!« Aber der Blinde fluchte wieder und schalt sie wegen ihrer Langsamkeit. »Sucht an seiner Leiche ein paar von euch feigen Hunden, und die übrigen gehen nach oben und holen die Kiste«, rief er. Ich hörte, wie sie unsere alte Treppe hinaufpolterten. Das ganze Haus muss davon gezittert haben. Gleich darauf kam wieder ein erstauntes Geschrei. Das Fenster in des Captains Stube wurde aufgestoßen und eine Glasscheibe klirrte. Kopf und Schultern eines Mannes, der sich weit hinauslehnte, wurden im Mondschein sichtbar. Er rief zu dem blinden Bettler herunter, der noch immer auf der Straße stand: »Pew, Sie sind uns zuvorgekommen. Sie haben die Kiste schon um und umgekehrt.« »Ist es da?« brüllte Pew. »Das Geld ist da.« »Zum Geier mit dem Geld«, fluchte der Blinde. »Ich meine, ist Flints Schrift da?« »Wir sehen hier nichts davon«, antwortete der Mann von oben. »Heda, ihr da unten, ist sie an Bills Leib?« schrie der Blinde wieder. Hierauf kam ein anderer von den Kerlen, wahrscheinlich jener, der unten geblieben war, um des Captains Leiche zu durchsuchen, vor die Haustür und sagte: »Bill war schon durchsucht, sie haben nichts übrig gelassen.« »Es sind die Leute von der Wirtschaft. Es ist der verdammte Bengel. Ich wollte, ich hätte ihm das Lebenslicht ausgeblasen«, rief der Blinde. »Sie waren gerade eben noch hier. Sie hatten die Tür verriegelt, als ich hinein wollte. Auseinander, Jungen, sucht sie!« »Allerdings, Sie haben Ihre Funzel hier gelassen«, sagte der Mann am Fenster. »Auseinander und sucht sie! Stöbert das ganze Haus durch«, wiederholte Pew und schlug mit seinem Stock auf den Boden. Nun folgte ein großes Hallo durch unseren ganzen alten Gasthof. Schwere Stiefel trampelten auf und ab. Tische und Stühle wurden umgeschmissen, Türen eingetreten, dass die ganzen Felsen davon widerhallten. Aber einer nach dem anderen kamen die Männer wieder heraus auf die Straße und erklärten, wir seien nirgends zu finden. Und gerade in demselben Augenblick hörte ich wieder das Pfeifen, das meine Mutter und mich aufgeschreckt hatte, als wir des toten Captains Geld zählten. Es war wieder ebenso deutlich vernehmbar, aber diesmal war es ein Doppelpfiff. Ich hatte gedacht, es sei sozusagen die Trompete des Blinden, durch die er seine Leute zum Sturmangriff gesammelt hätte, jetzt aber begriff ich, dass es ein Signal von der Bergeshöhe an der Dorfseite war, und zwar, wie aus der Wirkung auf die Freibeuter hervorging, ein Warnzeichen, das Gefahr herannahe.